tatsächlich über alle Medien, die ihm zur Verfügung standen, also Fernsehen, Zeitungen und so weiter, hat er sich öffentlich distanziert von dieser Trilogie des Lebens, weil er gemerkt hat, dass das sozusagen diese Filme für die Genusskultur sozusagen taugen. Und er hat gemerkt, das ist sozusagen die neue Dimension, wo das Bürgerliche sich stark macht, ja, dass sie sozusagen den Genuss zu einer Art Waffe, welche die Menschen bewusstlos macht, sozusagen einsetzt, und hat sich dann sozusagen auf die Barrikaden gestellt und gesagt, ich habe mit diesen Filmen nichts mehr zu tun. Das war sozusagen eine Sache, die ich aus einer gewissen Zeit heraus gemacht habe. Heute stehe ich nicht mehr zu diesen Filmen. Ich möchte damit nicht mehr zu tun haben. Ein bisschen wie mit der Frage der Abtreibung und der Scheidung. Ne? Das ist so dieselbe Haltung, die dahinter steckt. Er sagt, das ist jetzt eine falsche Emanzipation, die ihr darin seht, also ihr Linken. Mhm. Ne? Damit hat das nichts zu tun. Also das italienische Volk ist nicht wirklich, also wählt jetzt für die Scheidung, für die Abtreibung, nicht weil sie wirklich tolerant sind oder emanzipiert sind. Nein, das sind einfach die neuen Modellen, die die Alten ersetzt haben. Also das, ne, wir leben jetzt nicht mehr in einer, wie hat er das immer genannt, klerikal-faschistischen Paleokapitalismus. Ne, das ist vorbei, das glaubt ihr und deswegen seht ihr das jetzt als Sieg. Das ist aber keiner, es geht jetzt um Hedonismus. Es geht eigentlich um die neuen, um den neuen amerikanischen Modell, der, ne, mit der neuen Entwicklung zu tun hat. Vielleicht auch nochmal im Anschluss an die Frage, die Karl-Heinz eben ja auch gestellt hat. Pasolini war ja auch politisch engagiert und auch Mitglied, bevor er ausgeschlossen worden ist, der Kommunistischen Partei Italiens. Er hat sich ja auch später dann in den verschiedensten politischen Kämpfen, die es in Italien gegeben hat, auch engagiert. Er hat bestimmte Politiken der damaligen Partito Radicale, Panella als Stichwort, ja auch mit, also diese Volksentscheide ja auch mit unterstützt oder hat sich da mit engagiert. Du schüttelst ein bisschen so mit dem Kopf, das finde ich erstmal gut, weil das können wir dann auch nochmal so vertiefen. Also war er eigentlich Dissident allein oder gab es da auch Verknüpfungen mit politischen Organisationen? Und 12. Dezember ist ja entstanden auch als, nein, nicht Co-Produktion, aber auch mit Lotta Continua oder mit jemandem, der Lotta Continua, also einer italienischen operaistischen Organisation, kann man das so sagen? Ja, Nahestand. Ja. Ja, Lotta Continua ist richtig, ist eine extraparlamentarische Gruppe, die so 68 entstand, ich weiß jetzt nicht, 69 wahrscheinlich, als die Gruppen sich formiert haben. Ja. Und Pasolini hat tatsächlich Dodici Dicembre mit Lotta Continua realisiert, ist auch der einzige Film, den er mit anderen realisiert hat. Du hast zwar jetzt alles so ein bisschen vermischt, ne? Ja, das ist jetzt, man muss das, glaube ich, alles ein bisschen auseinandernehmen. Auf der einen Seite Panella und die Radikalen, auf der anderen Seite Lotta Continua, sind auch zwei verschiedene Momente im Leben von politischen Entwicklung von Pasolini. Wo fangen wir an? Vielleicht mit dem ersten, also Dodici Dicembre ist eben in der Zeit entstanden, also direkt nach diesem berühmten Gedicht, wie heißt das denn auf Deutsch, Fabien, Il Pici ai Giovani, mit dem er sich alle jungen 68er zu Feinden gemacht hatte. Der Pici, die KP soll den Jugendlichen gehören. Genau, so heißt das Gedicht. Und da kritisiert eben die Jugend der 68er-Bewegung am schärfsten. Und dieses Gedicht wird in einer Zeitschrift veröffentlicht, die sehr viel gelesen war, und also in keiner Fachzeitschrift, sondern in einer, wie nennt man das, in L'Espresso damals. Und, ein Wochenblatt. Ein Wochenblatt, genau. Und Ja, und dadurch entsteht fast eine öffentliche Feindschaft zwischen Pasolini und die außerparlamentarische Linke, die er versucht, dann wieder für sich fast zu gewinnen mit dem Mitarbeiter Dodici di Cembre, beziehungsweise davor hatte er sich, Lotta Continua hatte eine Zeitschrift und er hat als leitender Direktor für diese Zeitschrift fungierte. Der hatte den Journalistenpass, ne, und hat eben einige Anzeigen auch in Kauf genommen dafür. Und und das war so eine Annäherung, das war ein Moment der Annäherung. Das hat nur zum Teil funktioniert. Es ist ein toller Film, also toll im historischen Sinn, aber auch im filmischen, gerade für den Beitrag Pasolini. Ein toller Film entstanden. Das hat aber die Differenzen zwischen Pasolini und Lotta Continua nicht wirklich überbrücken können. Auch schon während der Realisierung des Filmes waren sie meistens nicht einer Meinung. Gibt es da Punkte, an denen man die unterschiedlichen Auffassungen zwischen ihm und Lotta Continua festmachen könnte? Ja, Lotta Continua war natürlich fast ausschließlich an einem militanten Film interessiert. Pasolini hatte auch andere Interessen, ein weiteres Horizont. Der hatte einen anthropologischen Blick, der Lotta Continua fehlte. Der ist sozusagen über, also der waren die, vielleicht sollte man erzählen, worum, was der Anlass des Filmes gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon erwähnt haben, also Piazza Fontana. In Italien hat es 1969 ein Attentat am 12. Dezember auf der Piazza Fontana in der Landwirtschaftsbank gegeben. Das gibt ja auch dem Film seinen Titel. Und die Idee für den Film gab es schon vorher, aber das war dann der ausschlaggebende Punkt. Dann hat man gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was ist in Italien, also was hat das denn mit der politischen Situation in Italien gemacht? Und Lotta Continua hat sich immer eben auf die politischen Entwicklungen im Rahmen der linken Bewegung interessiert und Pasolini hatte einfach seinen Blick erweitert auf das ganze Land, also auf die ganze Bevölkerung, auf die Veränderungen, die auch im Land stattfinden, also auf die tiefgreifenderen Veränderungen, also über die politischen hinaus, auf die kulturellen, moralischen, anthropologischen Veränderungen. Und ich muss sagen, das gibt den Film auch den größeren Wert. Ne? Also das ist wirklich ein unvergleichbares Dokument für Italien der Nachkriegszeit. Darf ich Gabriela eine Frage stellen in diesem Zusammenhang? Es ist ja so, dass nicht der ganze Film sozusagen von Pasolini begleitet wurde, sondern da gibt es sozusagen Sequenzen, die dezidiert von ihm sind, wenn ich richtig entsinne, und andere nicht. Findest du, dass man das dann auch sofort merkt in der Bildsprache oder ist es kontinuierlich? Nee, ich würde sagen, man erkennt Pasolini meistens, sobald Pasolini die Kamera führt. Das siehst du einfach, sind ganz andere Bilder, die dadurch entstanden sind, auch ganz andere Aufnahmen von den Menschen, ganz andere Gespräche, ganz andere, wirklich eine ganz andere Bildsprache. Also das sieht man. Das Besondere an dem Film scheint mir zu sein, also der Film mit dem, schon vom Titel her, Dodici Dicembre, beschäftigt sich ja mit diesem Anschlag auf der Neofaschisten und zeigt auch das Konzept dahinter, nicht? Wird ja eingeführt durch eine historische Analogie, indem er auf, ich vergesse immer das Jahr, auf 1924 oder 28 verweist. 28 verweist, wo es schon mal so etwas gegeben hat, einen solchen Anschlag, den man versucht hatte, den Linken in die Schuhe zu schieben. Nicht? Also man sieht gleich von Anfang des Films, es gibt das, was natürlich immer dieser Vorteil von der herrschenden Klasse ist, die hat immer eine geschichtliche Erfahrung, auf die zurückgreifen kann. Nicht? Die fängt nie von vorne an. Nicht? Und so, weil sie doch immer die gesellschaftliche Realität bestimmt. Und trotzdem ist dieser ganze Film jetzt nicht darauf reduziert. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jemand mit einem rein politischen Blick rangeht und sagt, das ist jetzt eine Sache, dann macht er einen Agitationsfilm über die Strategie der Neofaschisten und macht einen Agitationsfilm über welche staatlichen Kräfte darin sind. Und dann kommt vielleicht noch der Geheimdienst da rein und auch die amerikanischen Interessen und diese ganzen Geschichten. Aber das ist gar nicht mal das Kennzeichen an diesem Film. Mir scheint es einfach so zu sein, dass er diesen Punkt des Attentats eigentlich zum Anlass dafür nimmt, um über lange Strecken in dem Film aufzuzeigen, dass die Arbeiterklasse permanent und dauerhaft auch außerhalb von diesen militaristischen Strategien permanent angegriffen ist, nicht? Und du siehst das dann auch, wenn sie dann erzählen, hier, ich arbeite die ganze Zeit und es bleibt nichts fürs Vergnügen übrig, nicht? Ich brauche 90 Minuten, um in die Fabrik zu kommen, dann arbeite ich 8 oder 9 Stunden, dann brauche ich wieder zurück. Es ist keine Zeit da. Oder man sagt, es bleibt gerade das Geld reicht fürs Brot, um sich zu ernähren und sowas, nicht? Also das geht in einem großen Bogen, geht es von diesen militaristischen Angriffen weg und zeigt eigentlich, dass die Arbeiterklasse und es ist jetzt vor allen Dingen die Arbeiterklasse, aber du könntest das so generell auf die könntest auf die Landarbeiter übertragen, attackiert ist, jeden Tag attackiert ist, und es ist dieses Attackieren eben nicht nur Militär. Und das fand ich besonders. Ich weiß nicht, auf wen das jetzt zurückzuführen ist, ob das dann auf das, dazu fehlt mir der Hintergrund, aber das ist, war für mich eine der Sachen, warum ich sage, dass dieser Film Bestand hat, nicht, und dass das Suchen nach etwas Tieferem ist und nicht nur irgendwelche oberflächlichen politischen Konzeptionen, nicht, und kommt auch, wobei ich das nicht weiß, auf wen das zurückzuführen ist, aber es ist wahrscheinlich auf die Arbeit selber zurückzuführen, zu einer Aussage, die ja eigentlich darin endet, wir müssen den Krieg führen, wir müssen den bewaffneten Kampf machen. Da hört der Film auf und da gibt es auch keine Vermittlung, nicht? Da steckt also eine wahnsinnige Radikalität dahin. Das geht so, nicht jetzt jemand kommt und sagt, ja, der ist jetzt schlecht drauf und den geht schlecht und deswegen sind sie jetzt was überradikal, sondern er leitet das sozusagen über diesen Zustand des permanenten Angegriffenseins, wird das abgeleitet und am Ende stehen die da und sagen, nein, uns bleibt nichts anderes übrig, wir müssen hier diesen bewaffneten Kampf aufnehmen und uns organisieren und wehren und wir müssen alle zum Teufel jagen, die Chefs ins Exil, ich weiß nicht, was, es gab so eine alte Arbeiterin, die irgend sowas gesagt hat, muss sie verjagen. Es gibt keine Vermittlung, es gibt den Klassenkampf am Ende, der als einziger Ausweg. Ich frage mich nur eben, ob da wahrscheinlich auch in dieser Schlussfolgerung, die wirklich sozusagen aus der Kraft des Filmes auch wie herauskommt. Aber ob da nicht vielleicht in der Konzeptionalisierung des Films auch ein Bruch stattgefunden hat zwischen Lotta und den Lotta Continua-Machern, also Forfi und so weiter, und Pasolini, der, ich weiß nicht, Pasolini hat sich ja Zeit seines Lebens immer sehr distanziert doch vom Bewaffneten. Er hat ihn nachvollzogen, aber nicht unterstützt, weil er es als, ich weiß nicht, als eine sozusagen eine Art Eingeständnis eines Scheiterns. Ja, aber wir müssen da, wenn nur eine kleine Korrektur, wenn man jetzt hier vom bewaffneten Kampf redet, nicht, und diese Gruppen davon redet, es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine bewaffneten Organisationen. Genau. Also dass wir reden hier dann von dem alten Modell des Klassenkampfs, dass die Arbeiter auf den Barrikaden geht. Wir reden hier noch nicht von avantgardistischen Gruppen, die jetzt sagen, wir nehmen eine Stellvertreterrolle ein und attackieren jetzt den Staat oder die herrschende Klasse oder was wir dafür definieren, das hat es noch nicht gegeben. Also deswegen, in dieser Zeit ging es nur sozusagen so, auch im alten marxistischen Sinn, irgendwann kommt die Revolution und dann muss man auf die Barrikade gehen und dann muss man auch die Macht ergreifen. Und die ergreifst du nicht, indem du sagst, ich nehme sie jetzt, sondern du nimmst sie einfach. Das ist ein Akt und dieser Akt wird immer gewalttätig sein. Also darum geht es nicht. Also ich bin weit davon entfernt, jetzt Pasolini für die bewaffneten Gruppen in Anspruch zu nehmen. Ich würde ihn in Anspruch nehmen für bestimmte Erkenntnisse, die es auch in den bewaffneten Gruppen gab, aus denen sie ein existenzialistisches Verhältnis gegenüber den Verhältnissen entwickelt haben, dass sie gesagt haben, wir müssen einfach, wir können gar nicht anders und sowas. Da gibt's mit Sicherheit gibt's da Analogien und Ähnlichkeiten, aber dass er ein Vertreter von diesen oder Propagandist von diesen Gruppen ist, dafür habe ich keinen. Das wollte ich nicht. So habe ich das auch nicht verstanden. Nee. Vielmehr hat mich interessiert, die Frage auch in den Raum zu stellen, wie hätte er auf diese Situation, auf diese Entwicklung auch reagiert? Das ist natürlich eine müßige Frage, aber es wäre interessant, sich sozusagen aus dem, was wir wissen, über ihn auch damit auseinanderzusetzen. Deswegen auch so meine Frage am Anfang, wenn man an Akatone denkt, nicht? Also ich meine, der Protagonist von Akatone in dem Film, der heißt ja auch so nicht, also wird so genannt, dass sein Name, er endet damit, dass er stirbt. Es gibt keinen Ausweg, nicht? Er bleibt in seiner Kleinkriminalität verhangen und verhaftet und er endet damit, dass er stirbt und sagt dann in seine letzten Worte, nun geht es mir gut, in dem Moment, wo er stirbt. Das ist da zeigt sich in einer bestimmten Situation, also man hat eigentlich gar keinen Ausweg, man sieht gar keinen Ausweg, wenn das die Nachricht eines doch für ihn sehr wichtigen Filmes ist, nicht? Und dann 10 Jahre später ungefähr, nicht, ist man dann bei dieser Arbeiterklasse und sagt, wir müssen diesen Kampf führen, wir müssen Krieg führen, so, nicht? Also das kann auch ein Politisierungsprozess, und das kann auch schlicht und einfach, das kann auch resignativ sein, ist egal wie, aber das kann auch einfach, kann auch die Erkenntnis von einer Unvermeidbarkeit sein, die man vielleicht gar nicht will, aber man kommt irgendwie gar nicht dran vorbei. Gabriele, möchtest du da noch einhaken? Ich kann, also das hat sie dann inzwischen so weit entwickelt, dass das, was ich sagen wollte, sie hier übrig. Also das sind eben zwei verschiedene Momente. Also das ist eine Bestandaufnahme und in diesem Moment, also er erzählt von der Radikalität der Zeit, das war auch so in Italien. Die Möglichkeit war da, es gab einfach so, so in der Linke gab es, also wurde die Möglichkeit eines bewaffneten Kampfes im traditionellen Sinn, das hatte gar nicht mit dem, was später passiert, noch nicht oder war, oder zumindest war nur der Anfang. Ne? Also, aber das hat ja auch ganz andere Traditionen in Italien. Das hat mit der Resistenza, mit dem Partisanenkampf zu tun. Das hat einfach mit dieser alten, also auch mit der marxistischen Sicht, ne, revolutionäre Entwicklungen zu tun. Und man hat einfach gedacht, okay, jetzt gibt es, also jetzt, gerade nach Piazza Fontana. Piazza Fontana war in der italienischen Geschichte in der Hinsicht auch eine Zäsur, epochales Datum, das hat alles verändert, das hat einerseits alles zerschlagen. Ne, man hätte sie alles anders entwickeln können, wahrscheinlich ohne Piazza Fontana. Wahrscheinlich, meine, das war so eine Zeit, wo die Studentenbewegung sich mit der Arbeiterbewegung vereinigt hatte. Man hatte, das war eigentlich schon wieder so eine Zeit des Niedergangs, aber der endgültige Niedergang im Grunde hat es mit der Bombe stattgefunden. Dann war klar, es geht hier nicht um, ne, man kann nichts verändern, ne? Und dann kam, dann war irgendwann auch, ich meine, die kommunistische Partei hatte so eine Angst vor dem Staatsstreich, vor allem nach Chile, dann war ganz eindeutig, die Antwort war eben der historische Kompromiss. Das hat alle endgültig enttäuscht und jede Hoffnung weggenommen. Also ich glaube, da hat Pasolini einfach so tatsächlich, also ich, so viel ich weiß, hat er sich nie davon distanziert. Also der hat mit Lothar, also der, er hat Lothar Continua schon machen lassen, gewissermaßen. Ne? Also das war wahrscheinlich nicht die Aussage. Man muss aber auch diesen Film mit Lothar Continua machen, weil ja auch viele der Attackierten auch aus, glaube ich, im Kontext von Lothar Continua kamen, den man versucht hatte, damals diese Sachen in die Schuhe zu schieben. Das kam ja von, das, die waren ja auch insoweit involviert, nicht? Ja. Also. Pasolini hat ja in den Freibeuter Schriften auch einen Artikel veröffentlicht, oder es wurde ein Artikel veröffentlicht, der Roman von den Massakern, der bezieht, also dieser Text bezieht sich ja auch nochmal auf die Anschläge Und vielleicht lese ich mal einige Zeilen, um auch nochmal das geschichtlich mit einordnen zu können. Also Zitat, ich weiß die Namen der Verantwortlichen für das, was man Putsch nennt und was in Wirklichkeit aus einer ganzen Serie von Putschen besteht, die als System der Herrschaftssicherung auftritt. Ich weiß die Namen der Verantwortlichen für die Bomben von Mailand am 12. Dezember 1969. Ich weiß die Namen der Verantwortlichen für die Bomben von Brescia und Bologna von Anfang 1974. Ich weiß die Namen des Spitzengremiums, das sowohl die alten Faschisten, die Planer der Putsche, steuerte, als auch die Neofaschisten, die mit eigener Hand die ersten Bomben legten und schließlich auch die unbekannten Urheber der jüngsten Anschläge. Und so bezieht er sich weiter auf die Situation, die halt eben zu diesen Bombenanschlägen und Massakern geführt hat, und er nennt dann ja auch weiter im Text die Aufgabe, die sich für die Intellektuellen stellt und auch gegen wen sich möglicherweise dieser Kampf zu richten hätte. Das nur nochmal so zur Einordnung, zur geschichtlichen Einordnung, was die Situation in den 60er, 70er Jahren in Italien betraf und halt eben auch nochmal die Frage der Verantwortlichkeiten für die Bombenanschläge, für die Massaker darlegt. Vielleicht, KP, weil diese Stelle scheint mir wirklich treffend zu sein in diesem Zusammenhang. Das ist wirklich eine Frage, weil ich lerne hier wirklich sehr gerne etwas dazu. Und mir scheint es interessant zu sein, dass Pasolini in diesem Zusammenhang, also wo er im Prinzip eine Art eine Summa zieht aus dem, was geschehen ist, ja, also aus diesem, er spricht vom Terror von links und Terror von rechts, der sozusagen inszeniert wird, um gewisse Entwicklungen zu begünstigen oder einfach eine Machtsituation am Leben zu erhalten gegen eine positive Entwicklung. Und er spricht in diesem Zusammenhang von dem ich weiß, und er macht auch konkrete Vorschläge, wie man sozusagen auf diese Situation jetzt reagieren sollte. Und das macht er aber, und das bespricht Galli, dieser Historiker aus Mailand, den wir nächste Woche hier zu Gast haben, bespricht das auch in seinem Buch. Er macht dann sozusagen konkrete Vorschläge, wie man sozusagen mit den Verantwortlichen, wie man diese Verantwortlichen von rechts, oder sagen wir von der, ja, in diesem Zusammenhang von der Democrazia Cristiana, also von den Christdemokraten in Italien, zur Rechenschaft ziehen kann, und sagt, man muss einen Prozess machen, und zwar einen öffentlichen oder einen Prozess, wo diese Figuren sozusagen ganz klar zur Rechenschaft gezogen werden. Und mir scheint es interessant zu sein, dass er diesen Vorschlag macht. Das ist ja eigentlich nichts anderes, das ist ja nichts Realistisches gewesen, das wusste er ganz genau. Also es ist eine von seinen visionären Metaphern gewesen, mit dem er irgendetwas hat vorschlagen wollen. Mir scheint es aber interessant zu sein, das ist wirklich jetzt eine Frage, in diesem Zusammenhang, wo er ja eigentlich auch schon die Stimmung einer gewissen Verzweiflung, einer historischen Verzweiflung gespürt haben kann, greift er zurück auf eine Metapher, die aber den Rechtsstaat betrifft und nicht eine gewalttätige Metapher in dem Sinn. Ist das nicht ein bedeutsamer Griff? Wenn man nicht an die Revolution, also an die, wenn man nicht an die, an die Aktualität der Revolution glaubt, das hat er nicht, aus meiner Sicht, zu diesem Zeitpunkt, ob er es je gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Wenn man nicht an diese Aktualität glaubt, wenn man an die Aktualität glaubt, muss man in Kauf nehmen, dass es eine Phase gibt, in der alles drunter und drüber geht, und da kommst du nicht mit den Kategorien des Rechts ran, sondern da bist du beim Klassenkampf, und dann siegt eine Klasse über die andere und hoffentlich die richtige. Aber wenn du davon ausgehst, dass das nicht aktuell und nicht realisierbar ist, dann ist doch der Bezug auf den Rechtsstaat, glaube ich, eine Linie, die sozusagen sagt, dahinter will ich staatlicherseits nicht zurückfallen. Ich möchte, also das ist etwas, was historisch mal auch erreicht worden ist, und ich möchte nicht dahinter zurückfallen. Nicht? Das ist vielleicht eine Verteidigungslinie, die ich auch gut nachvollziehen kann. Denn wenn du die aufgibst, diese Verteidigungslinie, nicht, wir haben das hier am Irakkrieg, wir haben es dann nach 2001 gesehen, dann bist du bei Guantanamo und bestimmte Dinge. Also wenn sich das gesellschaftlich nicht mehr etabliert, dann kommt auf einmal die Barbarei wirklich aus allen Ecken und Türen rein und die muss man wirklich fürchten, weil sie macht nicht nur, ist ja nicht nur die Bedrohung auf dich, sondern sie macht auch etwas mit der gesamten Gesellschaft, nicht? Und diese Position könnte ich dann gut nachvollziehen, dass ich sage, nein, aber dahinter kein Zurück. Ich überlege gerade nur, ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe Text ist, das mit dem Prozess, wo er aber auch gleichzeitig sagt, für sich fragt, ob, also wenn man alles ändert, so im Palast, so in der, ne, ob das tatsächlich auch zu irgendwas führt, wenn gesellschaftlich sich nichts ändert. Also die Frage stellt er sich gleichzeitig, das hat auch mit dieser ewigen Widersprüchlichkeit zu tun. Also, ne, er denkt in eine Richtung, aber sagt, aber geht das überhaupt? Und das ist die Zeit, wo er eigentlich auch schon gesehen hat, dieser Prozess hat damals nicht stattgefunden, hat später stattgefunden in den 90er Jahren in Italien. Diese Leute, die waren auf einmal alle weg, wirklich. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, manipulierte, also der, ein Jahr, ich hab's vergessen, auf jeden Fall, auf einmal war die Chi weg, der PSI weg, es waren alle weg, es war niemand mehr da. Und was kam danach? Berlusconi, ich meine, das muss man sich vorstellen. Also der Prozess hat stattgefunden, und aber die Gesellschaft war inzwischen sowas von grundlegend verändert, also, ne, um wieder Pasolini zu zitieren, anthropologisch mutiert, da konnte nur Berlusconi daraus hervorgehen. Genau, daraus hervorgehen. Ja, das ist schon, aber das Symptom Berlusconi zeigt ja auch möglicherweise, oder vielleicht gar nicht mal möglicherweise, das Versagen emanzipatorischer Politikansätze, die ja dann in Italien ja vollkommen unter die Räder gekommen sind. Also nicht nur in Italien. Nicht nur. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich ungerecht, unfair zu sagen, dass es in Italien unter die Räder gekommen ist. Also diese alle linken, auf Gegengesellschaftlichkeit ausgerichteten Konzepte sind irgendwo gescheitert, und es blieb eine Ratlosigkeit übrig, nicht? Also das ist jetzt ein genereller Prozess, der etwas einfach damit zu tun hat, dass sich tatsächlich die Konsumgesellschaft und die Konsummonade sozusagen in der ganzen Welt ich will nicht sagen am Durchsetzen ist, aber dass sie lange Zeit freie Fahrt gehabt hat, und das betrifft jede Gesellschaft. Aber das zeigt ja auch die Unfähigkeit der linken oder sich auf Emanzipation beruhenden Formationen, aus diesen erstarrten Dogmen herauszukommen und auch sich mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Fehlern, Fehleinschätzungen und mit den eigenen Desastern auseinanderzusetzen, um überhaupt was frei Neues kreieren zu können. Ja, ich stimme dem ein bisschen zu, aber ich würde jetzt nicht von den anderen reden, weil ich muss mich dann immer selber in diese Geschichte mit einbeziehen, weil ich ja grundsätzlich dann auch nicht anders bin und nicht anders lebe derzeit als wie die anderen leben. Ich glaube, wir sind irgendwie im Moment, also die Konzepte, die da waren, die haben sich als untauglich erwiesen. Jetzt reicht es nicht zu sagen, lass uns überlegen, was war bei uns falsch dran. Vielleicht fehlt auch etwas anderes. Ist ja immer, ich sage ja immer, es gibt das Moment, du hast das Bewusstsein, das kann manchmal etwas voraus sein, und du hast die Reife der Zeit, nicht? Und wenn das Bewusstsein, das Pasolini hatte, seiner Zeit voraus war und auch gescheitert ist, das Bewusstsein findest du auch bei vielen anderen Linken, die ihrer Zeit etwas voraus waren und trotzdem auch gescheitert sind. Und dann hast du auf der anderen Seite das, was man Reife der Zeit nennen will. Also das, was Marx ja irgendwo mit seinem schönen Satz gesagt hat, wenn die Leute dann irgendwann mal sich sozusagen befreien, dann erkennen sie, dass die Gedanke schon längst in der Wirklichkeit da gewesen, aber sie haben ihn noch nicht erkannt, weil das sozusagen aus den Verhältnissen ist, zwar irgendwo da, untergründig und hintergründig, vor allen Dingen im Rücken der Subjekte, wie man das ja so sehr schön als bekannten Begriff kennt, aber es ist noch nicht so zur manifesten Strömung in der Gesellschaft gewesen, dass man es aufgreifen und sich damit verbinden kann. Und deswegen muss man sich ein bisschen davor hüten, dass man sozusagen nicht sagt, also die setzen sich zu wenig auseinander und zu wenig, ich glaube, wahnsinnig viele, also die ich kenne, die leiden einfach darunter, wie das ist und sind trotzdem irgendwo gezwungen, sich etwas in das zu integrieren, weil du kommst gar nicht raus, du kommst aus dieser Gesellschaft gar nicht raus, du musst dich irgendwie in irgendeiner Form da integrieren. Ich bin selber mit dem Verlag, den wir machen und von dem, mit den Sachen, mit denen ich mich reproduziere, ich stecke auch darin und muss irgendwelche... Aber das wollen ja viele nicht wahrhaben. Das ist was anderes. Also dann ist man aber bei den Grünen oder so, wenn man dann sozusagen jetzt anfängt, vom grünen Kapitalismus zu träumen und sagt, also das kann alles so bleiben und wir geben dem aber jetzt sozusagen noch eine grüne Ausprägung und dann regelt sich alles selber. Ein billiges Legitimationsbedürfnis für die eigene Integration natürlich. Aber wäre es nicht, also geht mir gerade so durch den Kopf, also kann man denn bei Pasolini von einem Vermächtnis sprechen? Das meine ich jetzt so in dem Sinn, er hat sich ja auch in den Freibeuterschriften so mit der Kraft und den Wirkungen des Faschismus sehr intensiv auseinandergesetzt und hat ja auch sinngemäß geschrieben, kein Faschismus hat das geschafft, was der Zentralismus des der Konsumgesellschaft geschaffen hat. Und dass ja sozusagen diese Konsumgesellschaft die Bedingungen auch für Faschismen darstellen könnte. Wenn ich mir jetzt angucke, es gibt ja durchaus eine vielfältige antifaschistische Antifa-Szenerie. Ist dieser Antifaschismus der heutigen Antifa-Szene nicht möglicherweise viel zu verkürzt? Ich denke jetzt auch mal, ich meine das auch gar nicht provokatorisch, es gibt einen Song von den Goldenen Zitronen bezogen auf diese Parole, Nazis müssen raus, und dann singt George Cameron sinngemäß, ja, wo sollen sie denn überhaupt hin, vielleicht gehören sie ja gerade hierhin. Zeigt das nicht auch so ein Dilemma einer vielleicht auf gesellschaftliche Wirkung nicht bedachten aktuellen Linken und diese Versuche von Pasolini ja mit seinen Filmen auch, ich meine es jetzt positiv, auch so ein Massenpublikum mit ansprechen zu wollen. Also ihr habt ja vorhin gesagt, die Filme von Pasolini waren ja durchaus auch erfolgreich. Sie hatten ja auch eine Wirkung. Nicht Massenwirkung, ja, das sind keine. Also es bleiben doch für Kenner sind es sehr bekannt. Es sind Filme mit Kultstatus, aber also ich merke das empirisch, wenn ich mit Studenten mit der zukünftigen sogenannten Intelligenz ja mich auseinandersetze, für die ist Pasolini überhaupt kein Begriff. Also ist nicht angekommen. Okay. Ich würde auch nicht über Vermächtnis sprechen. Das sind so Kategorien, auch die etwas vermächten möchten oder so weiter. Das weiß ich nicht. Wird was viele Sachen angesprochen, was den Antifaschismus betrifft. Ist er sicher verkürzt, aber erstmal muss man ja sagen, diejenigen, die das machen, das ist ja schon mal eine wahnsinnig positive Sache, dass sie gegen die Neonazis und gegen den Rassismus oder das, was mit dem Begriff Lampedusa verbunden ist und so weiter, auf die Straße gehen und eine Solidarität zeigen. So, das andere ist, dass das dazukommen muss, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht immer als Begrifflichkeit da, aber als Intuition, um auf diesen Begriff, den wir zu Anfang noch hatten von Pasolini, ist es da, wissen diese ganzen linken Antifas, dass noch ganz andere urgründige Strömungen in der Gesellschaft sind, die absolut gefährlich sind. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sie auch ein staatliches Feindbild sind, nicht? Also, dass man denen das auch unterstellt, dass es weit drüber hinausgeht, als nur jetzt gegen offenkundige Rechtsradikale zu sein, sondern dass die auch nach einer Systemkritik suchen. Wenn ich aber, um auf Pasolini zurückzukommen, vielleicht an etwas erinnern kann, aber das macht vielleicht Fabienne oder Gabriella besser, weil wir hatten das in den Besprechungen der letzten Tage gehabt. Das ist diese Stelle, an die ihr zum Vorlesen ausgesucht hat, wo Pasolini auf einmal von der Verantwortung der Väter redet, nicht? Und sagt aber, die Verantwortung der Väter gegenüber, sie sind schon wieder dabei, ein Verbrechen gegen die junge Generation zu tun, aber nicht indem sie sich, weil sie den Faschismus damals gedeckt haben, sondern weil sie sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch positiv zur Konsumgesellschaft verhalten und das sozusagen hinterlassen. Ich würde da sogar noch weitergehen, dass genau in diesem Diskurs, den er macht, sozusagen über die Schuld der Väter spricht, nimmt er sich ja selbst sozusagen mit ins Boot. Also er sagt, auch ich habe das zu verantworten, was mir wiederum eine absolut, ein treffender Griff sozusagen zu einer Metapher scheint, weil in diesem Bild sozusagen auch sozusagen die Gefahr, die jedem Individuum sozusagen, mit dem jedes Individuum konfrontiert wird, sich selbst sozusagen zu integrieren in einen Fluss der Geschichte und das Bewusstsein aufzugeben, schlummert. Und er sich selbst da nicht ausnimmt. Also er thematisiert in diesem Zusammenhang auch diese Schwierigkeit, sozusagen am Bewusstsein zu bleiben. Das scheint mir in diesem Zusammenhang ein sehr interessanter Punkt gewesen zu sein. Und er sagt da, ich bin mitschuldig für den Faschismus, und da meint er wahrscheinlich eben den historischen Faschismus und den zweiten Faschismus, derjenige der Konsumwelt. Und das fällt mir dazu ein, wenn du das ansprichst. Ja, den er als viel totalitärer empfindet als der alte Faschismus. Also gerade für Italien stimmt das. Ich frage mich manchmal, das ist eine Frage auch in die Runde, inwiefern das aber Pasolini den Begriff des Faschismus nicht auch strapaziert in diesem Zusammenhang. Also wenn er spricht von der zweiten Industrialisierung Italiens oder von der zweiten industriellen Revolution, nämlich diejenige, die in den 60er Jahren stattfindet, also eben diejenige, die die kapitalistische Konsumgesellschaft, wie ich so sagen, konsolidiert auf nationaler Ebene, im Kontext einer grundsätzlichen Entwicklung, die in allen westlichen Ländern unter anderen Voraussetzungen stattgefunden hat. Wenn er das beschreibt mit einem viel effizienteren, wie es Gabriella vorhin gesagt hat, viel wirksameren Faschismus. Ich habe mich immer gefragt, ob der Begriff nicht auch ein bisschen irreführend ist. Vielleicht müsste man dann ja auch nochmal den Begriff Faschismus definieren, beziehungsweise die Bedeutung, die der Begriff Faschismus in Italien hat, ist ja vielleicht anders einzuordnen als das, was wir hier in Deutschland mit dem Nationalsozialismus verbinden. Also da gibt es vielleicht Parallelitäten, aber auch Unterschiede. Oder wie seht ihr das? Also ich stimme dem erstmal so grundsätzlich völlig zu. Man sollte nicht inflationär mit dem Begriff Faschismus umgehen. Und es gibt eben klare Unterschiede. Auch ein autoritärer bürgerlicher Staat ist noch kein faschistischer Staat. Man muss diese Unterschiede machen. Wenn man sie nicht macht, hat man irgendwann überhaupt kein Analyseinstrument. Und in der Analyse, auch in der politischen Analyse wie in jeder anderen, muss man mit Unterscheidungen arbeiten können. Man darf die Unterscheidungen auch nicht verwischen. So, zu meiner eigenen Position darin ist, dass ich persönlich nicht daran glaube, dass die historischen alten Formen noch mal wiederkommen, nicht? Und Marx hat ja mal gesagt, die Geschichte wiederholt sich, nicht? Einmal ist sie Tragödie, einmal ist sie dann die Farce, nicht? Und ich glaube also nicht daran, dass und alles, was wir heute besprochen haben über die Entideologisierung, nicht? Dass noch mal so eine Massenbewegung wie die der Nazis oder auch die von Mussolini nochmal so wirkungsmächtig wird, dass sie eine ganze Gesellschaft sozusagen auf eine Person formieren und strukturieren kann. Und dass es nochmal wiederkehrt. Da träumen manche Rechten von, aber ich halte das für feuchte Träume und die sind für mich nicht wirklich die Bedrohung. Die können im Einzelnen sehr schmerzhaft sein mit dem, was sie machen, aber die werden die Macht in der Gesellschaft nicht erreichen. Und wenn ich mir sowas anschaue, selbst wie in der Ukraine, der rechte Sektor, nicht, den sagt man gerade nicht, obwohl er eine große Rolle gespielt hat, beim Maidan, den sagt man gerade 0,5% der Wahlanteile selbst in der westlichen Ukraine voraus. Also so, aber ist damit die Frage des Faschismus hinfällig, weil sich die alten Formen nicht mehr wiederholen? Und die könnte ich aus meiner Sicht nur mit Nein beantworten. Also kann ich mich nur fragen, was ist dann sozusagen die Grundlage von etwas, was zu einem Faschismus kommen kann, der ganz anders aussieht als wie das, was wir uns bis jetzt vorstellen, nicht? Und da meine ich, da ist in den gesellschaftlichen Prozessen, da ist eine ganze Menge drin angelegt. Und dann gibt es inzwischen auch, wenn ich mir den Neoliberalismus anschaue und die Ideologie des Neoliberalismus, er einfach bestimmt ist davon, dass er klar sagt, jeder ist sich selbst am nächsten, kein Mitleid mit den Schwachen, die Schwachen sind selber schuld, propagiert ein irgendwie aus der Natur herauskommendes Recht des Stärkeren, nicht, und das ist darüber schon legitimiert, und setzt anstelle von Gesellschaftlichkeit, von Kollektiven, aber du musst auch gar nicht kollektiv im Sinn von kommunistisch denken, sondern überhaupt von Gemeinschaft oder sowas, setzt die einzelne Monade, die sich durchschlägt und nur für sich da ist und nur ihre eigenen Interessen nimmt. Das ist ein Menschenverständnis dahinter. Das würde ich zumindest als Faschistoid sagen. Und ich selber bin seit langer Zeit immer am Überlegen, ob man nicht heute, auch wenn man von Faschismus redet oder reden muss, ob man nicht auch von etwas sprechen muss, was man sozialen Faschismus nennen kann, nämlich durch was ist es eigentlich legitimiert, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in der niemand etwas ohne den anderen machen könnte, durch was ist es eigentlich legitimiert, unterschiedliche Zugriffe auf Lebensbedürfnisse herzustellen und zu kreieren. Das ist aus meiner Sicht, also in dieser Arbeit, Fabienne hätte nie studieren können, wenn er viele andere Dinge hätte machen müssen. Ich könnte diesen Verlag nicht machen und so weiter. Wir sind alle miteinander völlig verwoben in dieser Zivilisation. Und auch wenn du am Ende deiner Karriere hoffentlich ein wunderbarer Professor bist, sowas, brauchst du trotzdem deine Putzfrau und du brauchst etwas anderes und die Leute, die einen anderen Weg gegangen sind, sonst würde die Gesellschaft nicht funktionieren, die ihren Anteil dazu bringt. Wir haben diese Arbeitsteilung, wir kommen aus dieser Arbeitsteilung also nicht heraus. Also dann stelle ich mir ja die Frage, mit welchem Recht wird sozusagen der Zugriff auf das gesamte gesellschaftliche Produkt reglementiert, hierarchisiert? Und das dann auch noch für normal behauptet. Da komme ich dann dazu, dass die Leute sagen, und das sieht man heute auch in sehr vielen ideologischen Positionen, dass denen steht ein höheres Recht zu. Und dann, weil sie klüger sind angeblich, weil sie mehr arbeiten, weil sie mehr leisten oder diese ganzen Sachen. Und die anderen werden dann auf Hartz IV gesetzt und es wird ihnen als ihre Schuld eingeredet, obwohl es einfach so ist, dass aufgrund der Automatisierung und aufgrund der ganzen der immer wiederkehrenden industriellen Revolution einfach so ist, man braucht sie nicht mehr. Die Fähigkeiten, die sie haben, die sie einbringen wollten, die braucht man einfach in der Gesellschaft nicht. Und dann fängt man an, diese Hierarchien zu setzen, nicht? Und dann bist du wieder dabei, über soziale Schichten den Leuten ein Lebensrecht zu billigen. Und da bist du wiederum relativ schnell bei der Frage, hat das was mit Faschismus zu tun, weil der Faschismus immer was mit Lebens Zuteilungen und Lebensrechten zu tun haben will. Also der Begriff des Faschismus, wir können auf der einen Seite nicht fahrlässig oder bei jedem Polizeiknüppel, den man vielleicht mal über den Kopf kriegt, gleich schreien Faschismus ist völliger Unsinn, weil es auch nicht gerade Stalinismus ist, wenn die Linken selber einen Stein werfen und das jemand trifft. Also da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber wir dürfen diesen Begriff nicht verlieren, nur indem wir sagen, Faschismus ist das gewesen, was der Nationalsozialismus gemacht hat, war die Judenvernichtung und die Vernichtung von Versuch von Roma und Sintis und Herrenmenschenmentalität zu kreieren. Das ist eine besondere Form des Faschismus in einer zu strukturierenden Massengesellschaft gewesen. Nicht? Und das war dann Italien nochmal differenziert mit Klerikalfaschismus in Spanien. Unter Franco ist es auch nochmal, hat es nochmal eine andere Ausrichtung gesagt. Aber den Begriff dessen Herrschaft über andere, Absprechen von Lebensrechten und so weiter, den finde ich, den muss man auch weiterhin mit Faschismus in Verbindung bringen. Und dann kommt man vielleicht zu einer anderen ja, Begründung dessen, was faschistisch ist und was Faschismus ist. Ich gucke jetzt mal so auf die Uhr. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit hier in der heutigen Sendung Reflexion zum kommenden Aufstand auf FSK 93.0 und 101,4 im Hamburger Kabelnetz und natürlich auch auf dem Livestream. 15 Minuten, vielleicht nochmal ein Hinweis auf die Veranstaltung, die am kommenden Montag in Metropolis stattfinden werden und auf Kampnagel dann am Dienstag. Also heute findet erstmal die Veranstaltung Theorema statt. Ja. Das Metropolis hat ja um diese Deutschland-Präsentation der restaurierten Fassung von 12. Dezember eine Pasolini-Retrospektive aufgelegt. Ich weiß nicht, jedenfalls auf die Beine gestellt und unter großer Zuhilfenahme meiner Kollegin Gabriella Angeletto, die wieder ganz viel gemacht hat. Und das findet heute statt. Und 19 Uhr. Um 19 Uhr. Metropolis. Und Fabienne wird eine mit Sicherheit sehr hörenswerte Einführung dazu geben. Dann geht es weiter am Montag mit der Deutschlandpremiere von 12. Dezember, also der restaurierten Fassung. Hat der Leica Verlag besorgt? Der Leica Verlag hat, Gabriella, erzähl du das nochmal mit der... Der Leica Verlag hat im Grunde die Kopie, die einzig existierende Kopie ausfindig gemacht. Lustigerweise hier in Hamburg, das wollte keiner glauben, nachdem wir halb Italien abgeklappert haben. Wie habt ihr das geschafft? Naja, ist doch eine Leistung. Ja, das war für uns auch wirklich erstaunlich. Nein, wir haben irgendwann haben wir uns für den Film entschieden. Also wir haben die rechte Frage geklärt und wollten eben die Kopie machen, um die DVDs zu machen. Und dann hieß es, Moment mal, die Kopie ist nicht da. Und dann haben wir angefangen rumzutelefonieren. Also in diesem Fall, also ich von hier aus, Roberto Chiesi von Bologna aus, der Leiter vom Archiv Pasolini. Und wir haben wirklich, wirklich halb Italien angerufen, angeschrieben und nirgendwo war eine Kopie zu finden. Dann irgendwann erinnerte sich Roberto, dass 1972 der Film in der Berlinale gezeigt worden war und über den ehemaligen Chef der Berlinale haben wir erfahren, dass eine Kopie, eine 16mm Kopie hier im Metropolis-Archiv sich befindet. Dass die aus Hamburg kam? Ja. Das Metropolis hat sie bekommen, weil sie den Bestand aus dem Bestand des untergehenden Zentralfilmverleihs einfach eine Kiste ersteigert hat. Und da ist er drin gewesen. Mhm. Also das genau. War. Das hatten die Italiener natürlich sehr gefreut, die eben auch an der Restaurierung dann teilgenommen haben. Und der Film erscheint in dem zweiten Band über Italien, der Bibliothek des Widerstands. Und der erste Band als DVD. Enthält welche Filme? Also kein Pasolini-Film. Okay. Also. Ich sage erstmal den Namen des ersten Bandes, der heißt Verdeckter Bürgerkrieg, Bibliothek des Widerstands, Band 31, Verdeckter Bürgerkrieg und Klassenkampf in Italien, Band 1, die Entstehung des neuen Antifaschismus. Mit Texten. Sind auf jeden Fall auch sehr sehenswerte Filme dabei. Also unter anderem Fata Morgana, das ist wirklich ein kleines Juwel von Lino Del Fra, hat er auch den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Ein Kurzfilm, 10 Minuten, die aber alles erzählen, über die, vor allem über die Migration von Süden nach, also von den Süditalienern nach Norden und die Veränderung, die das mit sich gebracht haben. Und einige, Gregoretti ist auch ein sehr bekannter Regisseur in Italien, der hat einen Film gemacht, Apollon, in einer besetzten Fabrik mit den Arbeitern als Protagonisten, die sich selbst spielen und die Gewerkschaften und so weiter und so fort. Also sind genug sehenswerte Filme dabei. Wenn das Stichwort Apollon fällt, muss ich immer noch den kleinen Hinweis dazu geben, der auch jetzt hier zur ganzen Diskussion um Pasolini herum. Also Gabriele hat richtig angemerkt, dieser Film ist mit den Arbeitern, die an der Besetzung teilgenommen haben, gedreht worden. Aber die konnten nicht alle Rollen übernehmen. Ich glaube, die Rolle des Chefs und die Rolle der Polizisten, die haben sie nicht glaubwürdig gespielt. Dazu brauchte man andere, die das konnten. Deswegen hat man Mitglieder der Kommunistischen Partei da als genommen. So ist das, ja. Und die haben sehr überzeugend gespielt. Die haben überzeugend gespielt. Also der Chef hat wirklich sehr überzeugend gespielt. Und die Polizei auch. Und wie gesagt, dann geht es wie gesagt weiter. Gibt es morgen einen Film? Ist morgen im Metropolis was? Das weiß ich nicht auswendig. Kann sein, dass es eine, die machen ja das immer ein bisschen verschoben. Das heißt, ein Film wird an drei verschiedenen Terminen ausgeschaltet. Es kann gut sein. Ich weiß es nicht auswendig. Das Programm auch nicht auswendig. Und dann das nächste wäre dann der Montag? Nein, Montag ist ja dann die Präsentation von Dodici di Sembre im Metropolis und dazu. Entschuldigung, mit der Präsenzanwesenheit von Giorgio Galli, dem Politologen, von dem Fabien das Buch übersetzt, und Roberto Chiesi vom Archivio Pasolini in Bologna. Und dann geht es weiter Kampnagel am Dienstag. Dann kommt am Dienstag Kampnagel, wofür wir hier alle doch schwer gearbeitet haben und hoffen, dass der ein oder andere vorbeikommt. Es ist sehr lohnenswert. Es ist eine sehr hoch besetzte und auch qualitativ ein sehr, sehr wichtiges Podium. Zuerst haben wir den Hamburger Schauspieler Michael Weber, der wird auch einzelne Passagen zu Pasolini zeigen. Wir werden während der Diskussion auch eine kleine Einspielung machen und haben dann ein Podium, auf dem sitzt Roberto Chiesi, Giorgio Galli, Galli von der Universität Mailand, Roberto Chiesi vom Centro Studio Archivo in Bologna, Costa Stuzinas, der war kürzlich hier im Golem und hat über die Notwendigkeit der Revolte aus dem Süden gesprochen, Dr. Gesine Hindemith von der Universität in Erfurt und Christiane Müller-Lobeck. Sie ist Autorin aus Hamburg und war auch gleichzeitig früher Filmkritikerin und ist sicher auch eine gute Kennerin. Das Ganze wird moderiert und übersetzt von Fabienne, von dem wir eben schon doch so viel gehört haben. Und das ist entstanden oder ist in eine Kooperation, die wir zusammen mit unseren Freunden vom Golem machen, mit der Kinemathek Metropolis und dem Istituto Italiano di Cultura zusammen. Und das findet am Dienstag um 20 Uhr statt. Und auch wenn schönes Wetter ist, sollte man kommen. Ja, und vielleicht hat, und ich bin ja fast sicher, die heutige Sendung ja auch Lust gemacht, sich mit dem Werk, mit dem Leben von Pier Paolo Pasolini noch intensiver zu beschäftigen. Denn Ansätze dazu, auch unter aktuellen Zeitbezüglichkeiten, gibt es aus meiner Sicht ja mehr als genug. Ja, das Buch Der dissidente Kommunist von Galli wird Anfang Juli im Leica Verlag erscheinen. Und kann man da kurz nochmal umreißen, gibt es neue Aspekte oder gibt es da Neues zu entdecken, über das hinausgeht, über das wir hier gesprochen haben, was wir hier angerissen oder nur haben anreißen können? Ja, also es ist ein, denke ich, das erste Buch, das wirklich sozusagen konsequent versucht, Pasolinis politische Identität zu rekonstruieren. Und das ist sicher eine spezielle Leistung, weil das in Italien zumal in diesem Kontext noch niemand gemacht hat. Also entweder wird ihm eine gewisse Verzweiflung nachgesagt, das heißt eine radikale, aber eben sehr pessimistische Gesellschaftskritik, oder aber man versucht, das ist in bestimmten universitären Kreisen ist das sehr beliebt, man versucht Pasolini ganz sozusagen aus dem Kontext seines zivilen Engagements zu isolieren und ihn nur als Dichter sozusagen wahrzunehmen, was natürlich völlig lächerlich, also lächerlich ist es nicht, es ist interessant, aber es kommt seiner Figur nicht gerecht. Und was Galli eben wirklich schafft, ist, und da denke ich, ist eben die Erkenntnis ist interessant, er zeigt, dass Pasolinis Botschaft nicht in ihrer gesellschaftskritischen Kraft nicht nur verzweifelter Natur ist, sondern dass sie eben auch ganz konkrete Vorschläge macht und die Möglichkeit einer Perspektive, einer alternativen Perspektive, die sich dann unmittelbar in Italien auf jeden Fall nicht ergeben hat, dass er die bis zu seinem brutalen Tod eigentlich weitergetragen hat. Die Frage ist dann natürlich auch, und da denke ich, das wird eine Frage sein, die wir mitunter sicher beim Kampnagel dann diskutieren werden, auch weil ja nicht nur italienische Gäste zugegen sind. Was kann dieses Buch denn eben eigentlich auch für eine nicht nur deutsche, sondern einfach flächendeckende europäische politische Gegenwart bringen? Und ich freue mich irgendwie diese Diskussion, ich bin selbst sehr gespannt auf diese Diskussion, weil sie sich unmittelbar nach den Europawahlen ereignet. Und da werden wir interessante Perspektiven eröffnet kriegen. Das war ja schon das Schlusswort. Ich sage Gabriella, Fabian, Karl-Heinz, danke für euer Kommen, für das Präsentieren, Mitdiskutieren. Und ja, denke und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder bei FSK, Reflexionen zum kommenden Aufstand. Wir bedanken uns auch für die Einladung. Gerne. Danke. Danke. Grazie.